Ich will noch ein bisschen Go, gib mir noch ein bisschen Go. Jede Nacht im Trippimo, Trippi, Trippi, Trippimo. Ich will noch ein bisschen Go, gib mir noch ein bisschen Go. Jede Nacht im Trippimo, ich hab mir nen Chick geholt. Sie hat mit dem Fick geblockt, ich hab sie mit dem Fick belohnt. Trippi wie ein Hippie, ich bin Trippi in der City. Ich steh auf Wäsche, aller Nicky, ist doch Bänge, aller Biggie. Trippi, ich bin Trippi, pop die Billy und ne Tilly. Komm nicht da auf meine Welt, ich bin Trippi, rauch mit Billy. Runter mit dem Kleid und lass uns tanzen zu den Milos. Ich hab keine Milos und verfick doch keine Kilos. Ich bin doch die Hälfte meiner Kohle wie ein Spielos. Und trotzdem mach ich keinen Mangel, nimm wir das und die Throats. Meine Freunde drücken, deine Freunde bleiben Stilos. Meine Freunde drücken, deine Freunde sind auf dem Stilos. Und da wohin wir kommen, wir sind Trippi, es ist viel los. Weil hier ist die Stadt von mir, wie ein falscher Kickbox. Jede Nacht im Trippi-Mod, Trippi, Trippi, Trippi-Mod. Ich will noch ein bisschen Go, ich will noch ein bisschen Go. Jede Nacht im Trippi-Mod, ich hab keine Chick geholt. Sie hat mir den Fick geblockt, ich hab sie mit dem Fick belohnt. Trippi wie ein Hippie, ich bin Trippi in der City. Steh auf Flasche aller Nicky und auf Bänge aller Biggie. Trippi, ich bin Trippi, pop die Billy und ne Tilly. Komm nicht klar auf meine Welt, ich bin Trippi, hoch im Philly. Trippi in meiner Nase, Trippi, ich habe Bock auf Vegas. Hab kein Trippi in meinem Bock, man nimmt den ersten Check nur 10. Das sind zu Trippi für die Erde, ich komm aus dem Himmel. Seid einfach seit dem ersten Film in meiner Außen. War es schon so leicht, ey. Skinny, die noch Basis mit. Ich verliere die Lage, fällt in ihre Augen strahlen. Leg ich hier ne kleine Nase mit. Alles was ich habe ist ein Bett, die Klasse und ein Tipp. Und trotzdem kommt die Kleine heute Nacht, die was zu mir will. Jede Nacht im Trippi-Mock, Trippi, Trippi, Trippi-Mock. Ich will noch ein bisschen Druck, gib mir noch ein bisschen Druck. Jede Nacht im Trippi-Mock, ich hab mir